Paranoid Android oder Paranoid Android von Radiohead vom Album OK Computer hat diese Folge von Maiwalds Corner eröffnet. Und keine geringere als die Singer-Songschreiberin oder Singer-Songwriterin Tamara Banes hat sich diesen Titel ausgesucht. Und sie ist verantwortlich dafür, was wir für Musik hören. Zu Radiohead schreibt sie, neben wenigen anderen sind Radiohead bzw. deren Sänger Thom Yorke einer meiner größten musikalischen Impulsgeber. Die Band habe ich erst vor wenigen Jahren wieder entdeckt, nachdem sie in meinen jungen Teens immer wieder mal mit einzelnen Songs präsent war. Damals habe ich deren Besonderheit allerdings noch nicht so überrissen, zumal ich in der Zeit überhaupt nichts mit experimenteller oder gar elektronischer Musik anfangen konnte. Heute ist das anders. Thom Yorkes Fähigkeit, emotionale Abgründe und tiefste Melancholie in hochmusikalischen Songs einzufangen, fasziniert mich. Ebenso das spannende, Genregrenzen sprengende Songwriting der Band und der Wandel von der klassischen Rockformation hin zu pianolastigen, teils filmmusikalisch inspirierten und vor allen Dingen elektronischen Tracks. Auch die relative Bodenhaftung der Musiker, die kritische Reflexionen des Weltgeschehens und der eigenen Werte und Positionen und das klare Bekenntnis zur Unvollkommenheit, insbesondere Thom Yorkes, finde ich inspirierend. Nach Paranoid Android kommt noch ein zweiter Titel von Radiohead. Hier ist Street Spirit. Peter Maiwald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Again. Street Spirit, Fade Out von Radiohead vom Album The Bands. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Singer-Songwriterin Tamara Barnes. Zwei weitere echte Entdeckungen sind für Tamara Barnes: Romano und sein Produzent Seriosmo. Beide feiert sie für ihre rotzfreche, sprühende Kreativität und Originalität. Während Romano als Frontmann textlich und visuell mit großem Humor und einer Riesenportion Dirty Berliner Selbstironie alles zerlegt, was den heutigen Gangster-Rap so aufgeblasen daherkommen lässt, ist Seriosmo das musikalische Brain des Projekts. So verspielt und funky, so geschmackvoll retro und dabei trotzdem so eigensinnig und innovativ. Sound wie den von Seriosmo findet man einfach kein zweites Mal. Von Romano hören wir Karl May zusammen mit Maschine von den Pudis und von Seriosmo Congratulator. Samstag ging es raus, mit Papa Büffel jagen, Taubenfedern auf dem Kopf und meistens nix im Magen. Wir rannten mit der Beute aus dem Einkaufsladen und tanzten abends dann um die Pfanne wie Schamanen. Indianer haben kein Geld, oft schliefen wir im Zelt, über uns nur die Sterne und ne alte Gaslaterne. Zum Computerspielen hatte ich keine Zeit, unterwegs mit Pfeil und Bogen, Fährten lesen im Wald. Der wilde, wilde Westen fängt hinter Ransdorf an, Sitzstreik auf den Gleisen, wir stoppten die Eisenbahn. Und zur Schule ging ich nur ab und zu weit entfernt von der Natur. Für Häuptling Winnetou, ich kam mit Zöpfen in die Klasse, alle wollten mein Skalp. Der Lehrer sagte mir, du bist für diesen Quatsch zu alt. Sie stellten mich fast jede Woche an den Marterpfahl. Doch ich hab ein Kriegerherz, Indianer kennt kein Schmerz. Weißt du noch, der Ahorn hinterm Haus? Wir haben damals von hier oben auf die Welt geschaut. Und unser wilder Westen befand sich direkt an der Spree. Es liegt immer noch ein Schatz im Müllsee. Das Feuerwasser wurde schnell zu Papas Feind. Er dachte, dass ich schlafe, doch ich hörte, wie er weint. Er kämpfte nächtelang mit einarmigen Banditen, aber verlor jedes Mal und sie raubten uns die Miete. Als dann der Sheriff kam, war Papa grad nicht da. Sie nahm mich mit, sperrten mich ins Reservat. Ich schickte Rauchzeichen, SOS, ich bin gefangen. Papa grub das Kriegsbeil aus, rettete mich aus den Flammen. Auf der Flucht durch die Prärie hatte ich das Rennen satt. Ich war zu alt dafür und zog alleine in die Stadt. Machte ne Ausbildung, raus aus der Fantasie. Und aus dem wilden Westen wurde wieder Ost-Berlin. Wenn ich heute an Papa denke, stell ich mir vor, wie er mit vollem Kopfschmuck kommt durch unser Gartentor mit den alten Abenteuern, neuen Berichten. Ich höre ihm einfach zu und glaube den Geschichten einfach zu. Und unser wilder Westen befand sich direkt an der Spree. Es liegt immer noch ein Schatz im Müggelsee. Weißt du noch, der Ahorn hinterm Haus? Wir haben damals von hier oben auf die Welt geschaut. Und unser wilder Westen befand sich direkt an der Spree. Es liegt immer noch ein Schatz im Müggelsee. Congratulator von Sirius Mo vom Album Enthusiast. Tja, hier ist Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Singer-Songwriterin Tamara Barnes. Sie schreibt: Mein Einstimmungssong vor jedem Musikfestival, auf das ich fahre, oder genauer gesagt, dieses eine letzte Lied, das immer maximal laut im VW-Bus läuft, wenn ich das Festivalgelände erreiche. Hier kommt Jimi Hendrix mit All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. come and dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! The Jimi Hendrix Experience All Along the Watchtower. Mehr als alle anderen hat eine Frau das Klavierspiel von Tamara Banez und ihr Songwriting geprägt. Die wunderbare Tori Amos. Ich liebe sie, schreibt sie, diese unglaubliche Musikerin mit ihren mal feen- und mal hexenhaft verzauberten Liedern, die mir bis heute durch Mark und Bein gehen. Hören wir von Tori Amos den Song Winter. Snow can wait. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself. Sätze will ich auf das hören, was in mir lange ruht. Du hast einmal zu mir gesagt, zum Leben braucht es Mut. Du nimmst den Glanz in meinen Augen metaphorisch und ich blinzle automatisch eine einzige Träne vor. Ab heute will ich kämpfen für all das, wofür wir brennen. Für Wahrheit nicht nur Sinneseindruck, für mich klar benennen. Du sagst, es sei so wichtig, sich zu spüren, denn nur dann öffnen sich Türen zu deines Herzens rechtem Ort. Meine Stimme soll mein Werkzeug sein, sie ist mir Gott gegeben. Will sie für das an, was ich glaube, demütig erheben. Ich glaube an die Freiheit und die Liebe und wohin sie mich auch triebe. Ich wäre immer ganz nah bei dir. Ab heute will ich all das sein, was ich zu sein vermag. Wie eine zarte Blüte will ich blühen jeden Tag. Ich leg mit dir den ganzen Weg zurück, Stück für Stück, Stück für Stück, du bist mein Glück. Ab heute will ich mich nicht mehr verstecken vor mir selbst. Zauber dieses Augenblicks verfällst. Komm, reiß mich mit und zwing mich an, mich selbst zu glauben. Durch deine wunderschönen Augen kann ich die Sterne leuchten sehen. Meine Stimme soll mein Werkzeug sein, sie ist mir Gott gegeben. Will sie für das an, was ich glaube, demütig erheben. Ich glaube an die Freiheit und die Liebe und wohin sie mich auch triebe, ich wäre immer ganz nah bei dir. Ab heute will ich all das sein, was ich zu sein vermag. Wie eine zarte Blüte will ich blühen jeden Tag. Ich leg mit dir den ganzen Weg zurück, Stück für Stück, Stück für Stück. Zarte Blüte will ich blühen jeden Tag. Ich leg mit dir den ganzen Weg zurück, Stück für Stück, Stück für Stück. Ab heute will ich all das sein, was ich zu sein vermag. Wie eine zarte Blüte will ich blühen jeden Tag. Ich leg mit dir den ganzen Weg. Stück für Stück. Sarah Straub hier in einer Akustikversion mit Jo Barnikel, Mein Glück. Wo wir bei den, ja, großartigen Musikerkolleginnen und Kollegen und inzwischen lieben Freundinnen und Freunden von Tamara Barnes sind. Miriam Haneker und Sarah Straub und der geniale Mentor Konstantin Wecker. Wir hörten Mein Glück von Sarah Straub. Als nächstes folgt Der Astronaut mit Miriam Haneker, damals hieß sie noch Miriam Green, als das Album im Jahre 2019 erschien. Jetzt heißt sie Miriam Haneker oder nennt sich Miriam Haneker, der Astronaut. Und dann Der Willi aus dem Jahre 2021, die Version von Konstantin Wecker. Das alles bei Maiwalds Corner, dem Musikmagazin mit Peter Maiwald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Singer-Songwriterin Tamara Barnes. Weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ich wär gern ein Astronaut, so richtig weit draußen im All. Ich weiß, das ist nicht realistisch, Fliegen ist gar nicht mein Fall. Doch dann könnte ich dir endlich beweisen, dass man von dort keine Mauern sieht. Dass es bei uns von oben gesehen keine einzige Grenze gibt. Ich hätte von dort ein Foto gemacht und es dir später gezeigt. Und wäre es online viral gegangen, vielleicht hättest du es geliked. Dann müsstest du nicht mehr verzweifeln an deinem Establishment, den Illuminaten und Linksliberalen und wie man die alle so nennt. Von oben geschieht und du es nicht ändern kannst. Mag sein, dass wir manches ertragen, was von anderen entschieden ist. Doch wie soll ein Land dein Land sein, wenn auch du nur ein Reisender bist? Willi, wie oft habe ich jetzt seit 1977 schon mit dir geredet, immer wieder, wenn mich die Wut so packte, dass ich einfach nicht mehr schweigen konnte, dass ich alles rausbrüllen musste. 1992, als sich in Eberswalde Neonazis zu einer rassistischen Hetzjagd versammelten und den Angolaner Antonio Amadeo Kiowa aus purer Mordlust totgetrampelt hatten. Seine Mörder kamen mit geringen Haftstrafen wegen Körperverletzung mit Todesfolge davon. 2015 wegen Pegida und 2018 wegen der Nazis im Parlament und einem gewissen Herrn Gauland, der den Nationalsozialismus als Vogelschiss der Geschichte abzutun versuchte. Und viele Male mehr habe ich dir, mein Freund, zu erzählen versucht, dass dein schreckliches Erlebnis mit Nazis leider kein Einzelschicksal war. Und jetzt jährt sich ein schier unfassbares Verbrechen. Ein 43-jähriger Faschist ermordete in Hanau am 19. Februar 2020 9 Menschen. Der aktenkundige Rassist, der von der Vernichtung ganzer Völker träumte, hatte von den Behörden trotzdem mehrere Waffenbesitzkarten ausgestellt bekommen. Er durfte als Sportschütze das Schießen lernen und dann erschoss er vor und in 3 Bars 9 Menschen. Einer von ihnen hieß Willi. Willi Viorel Paun. Er war gerade mal 22 Jahre alt und der einzige Sohn seiner Eltern. Und Willi, ich bin mir sicher, wir zwei alten 68er hätten uns mit diesem jungen Willi gut verstanden. Er stand auf Musik und liebte Jimi Hendrix. Auch er liebte die Natur, hatte Ausdauer und wollte alles, was er angefangen hat, möglichst gut machen, auch wenn es länger dauerte. Und vor allem, Willi hatte ein gutes Herz und er war mutig, so wie du, wenn es darum ging, gegen Unrecht zu handeln. Dieser unfassbar mutige junge Mann wollte den Rassisten stoppen, rief die Polizei und kam nicht durch, blockierte mit seinem eigenen Auto den Wagen des Täters, musste vermutlich den Weg frei machen, als der ihn mit der Waffe bedrohte. Willi raste ihm dennoch hinterher, rief erneut zweimal die Polizei an, doch niemand nahm ab. Dann wurde Willi vom Täter auf einem Parkplatz in Kesselstadt ausgebremst und von ihm mit 3 Schüssen hingerichtet. Anschließend ermordete der Rassist weitere 5 Menschen und verletzte andere schwer. Ein mangelnder Aufklärungswille der Behörden ist auch 1 Jahr nach den Morden offensichtlich. Willi folgte seinen Eltern erst 2016 nach seinem Schulabschluss und seiner Ausbildung als Lebensmitteltechniker aus Rumänien nach Hanau. Sein Vater Niculescu Paun sagte, er hat alles verloren, hat sein Leben verloren, hat seine Zukunft verloren, hat seine Pläne verloren. Ich weine, I'm crying, um seine Zukunft, um seine Liebe. Wir weinen mit ihm und um alle Opfer dieses rassistischen Massakers. Sakrament, Willi, warst du an diesem verfluchten Februartag bloß auf dem Mond gewesen oder auf dem Amazonas in einem Einbaum oder ganz allein auf dem Gipfel einer deiner geliebten Berge, 3 Schritte vom Himmel weg, überall bloß nicht an diesem unseligen Ort mitten in Hanau. Wir hätten dich doch noch so braucht, wir alle brauchen doch solche, wie es du einer bist. Gestern haben sie an Willi erschwungen. Und heut, und heut, und heut, und heut wird er begrommen. Gestern haben sie an Willi erschlungen. Und heut, und heut, und heut wird er begrommen. Was müssen wir alle tun, um in diesen gefährlichen Zeiten die Wiederholung solcher rassistischer Schreckenstaten zu verhindern? Willi, sowas darf nie wieder passieren. Und es liegt an uns, uns zu wehren. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ein Verbrechen, das wir bis heute gemeinsam immer und überall bekämpfen müssen. Und ich kann die Worte des Bedauerns, die Worte der Betroffenheit von Politikern und Politikerinnen nicht mehr ertragen. Ob 40 Jahre nach den antisemitischen Morden von Erlangen 1980, ob nach der Mordserie des NSU, ob nach Halle 2019 oder Hanau 2020, wann folgen ihren Worten Taten? Zum Beispiel gegen den NSU 2.0 und seine Helfer in der hessischen Polizei. Willi, du weißt es, du hast es uns vorgelebt. Wirkliche Demokratie muss lebendig sein. Man darf sich nicht zurücklehnen mit dem sicheren Gefühl, nun Demokrat zu sein. Demokratie ist ein lebendiger Prozess und ein Ideal, an dem man immer wieder hart arbeiten muss. Und man darf dabei die utopische Sehnsucht nach einem Zusammenleben in einer Ordnung ohne Herrschaft nie verlieren. Schon seit Tausenden von Jahren träumt die Menschheit von einem gleichberechtigten Miteinander ohne Machtstreben, ohne Unterdrückung, ohne Gehorsam. Konnte man die patriarchalen Gesellschaftssysteme nur dadurch aufrechterhalten, dass systematisch und immer wieder alle anderen Versuche für verrückt erklärt, dämonisiert und im harmlosesten Fall ins Lächerliche gezogen wurden? Wie verrückt muss eine Menschheit gemacht werden, damit sie glaubt, dass ein System wie der Kapitalismus, das ausschließlich einigen wenigen zu einem oft obszönen Wohlstand verhilft, allen Menschen und eben auch den Armen und Ärmsten dieser Erde dienlich sei. Gestern haben sie einen Willi erschlungen. Und heut, und heut, und heut, und heut. Wir müssen aus der Geschichte endlich lernen. Mit der Sesshaftigkeit kam die Geilheit nach Besitz und das patriarchale Machtstreben überflutete wie ein Tsunami die Welt. Der ewige Faschismus, wie Umberto Eco ihn so treffend nennt, begann sich in verschiedensten Spielarten breit zu machen. Einzig die Kultur konnte uns immer wieder Einhalt gebieten, zur Besinnung bringen, unseren uralten Träumen Melodien verleihen. Wir müssen wieder neu zu träumen lernen, indem wir unseren Traum leben. Der Neoliberalismus ist am Ende und er weiß es nur noch nicht. Und ich habe die wirkliche Hoffnung, dass uns dieses Virus eins zusammenschweißen wird. Corona kann eine Wende sein hin zu mehr Solidarität und Menschlichkeit, zu Utopia. Wie schreibt doch Oscar Wilde so treffend? Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick. Denn sie lässt eine Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Segel dahin. Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Ja, Willi, und ihr, liebe Freundinnen und Freunde, richten wir unsere Segel nach einem besseren Land. Einem Land ohne Herrscher und Patriarchen. Ein Land, in dem gestritten und gelacht werden wird. In dem allen ein menschenwürdiges Grundeinkommen zugesichert ist und keiner unterdrückt und gedemütigt wird. Nein, kein Land. Eine Welt. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Gestern haben sie einen Wille erschlungen. Und heid und heid und heid, ab heid heut mir zusammen. Gestern haben sie einen Willi verschlungen. Und ab heid, ab heid, ab heid, ab heid heut mir zusammen. Der Willi 2021 von Konstantin Wecker. Maiwalds Corner mit Peter Maiwald am Mikrofon und mit Tamara Baness, die Musik für diese Sendung zusammengestellt hat. Das Musikprojekt ihres Vaters, Intermezzo, ist inzwischen zu einem richtigen Familienhobby avanciert. Wie sie schreibt: Mein Vater schreibt und produziert die Songs, zusammen mit meiner Cousine aus London entstehen die Texte, sie, ihr Bruder und dessen Tochter entwerfen die Covers und ich singe. Für mich geht's dabei weniger um die Musikrichtung, ist nicht so mein Stil, als um das gemeinsame Musizieren mit meinem Vater. Hier sind Intermezzo mit This is my day. You. I'm stepping out to make it last, to dance once more and come. Das hat doch was von Chaka Tak. Das war in den 80ern moderne Musik. Das war Intermezzo featuring Tamara Barnes mit dem Song This Is My Day. Kommen wir zu Mayday Live mit Tamara Barnes, die Akustikversion, mit Miriam Hanika, mit Sarah Straub und mit Konstantin Wecker. Schadensbericht zeigt massive Schäden im System. Menschheit an Erde, so schlimm ist es doch nicht. Der Wirtschaft geht es gut. Schau mal genau in deinem Bericht. Erde an Menschheit, ich wiederhole Report. Irreparabler Schaden steht bevor, handelt sofort. Menschheit an Erde, wir prüfen das demnächst. Im Augenblick hat allerdings Gewinn Priorität. Mayday, Mayday, könnt ihr mich nicht hören? Mayday, Mayday, hört auf mich zu zerstören. Mayday, Mayday, wollt ihr das nicht sehen? Erde an Menschheit, wir werden zusammen unter. Gehen. Erde an Menschheit, wie könnt ihr das nicht sehen? Ich hab ein Fieber, das werdet ihr nicht überstehen. Menschheit an Erde, bestätigen. Hier stimmt das nicht. Du hast wohl ein Problem. Bekomm das bitte in den Griff. Erde an Menschheit, ihr macht mich krank. Ich hab alles gegeben und das ist jetzt euer Dank. Menschheit an Erde, uns geht das Wasser aus. Außerdem wird's viel zu heiß hier. Wie kommen wir da raus? Mayday, Mayday, könnt ihr mich nicht hören? Mayday, Mayday, hört auf mich zu zerstören. Mayday, Mayday, wollt ihr das nicht sehen? Erde an Menschheit, wir werden zusammen untergehen. Gift breitet sich. ich aus und das Atmen fällt mir schwer. Menschheit an Erde, verstanden. Und was nun? Erde, bitte melden. Erde, was sollen wir tun? Mayday, Mayday, kannst du uns nachhören? Mayday, Mayday, wollten dich niemals zerstören. Mayday, Mayday, es tut uns ja so leid. Wir waren so mit uns beschäftigt, wir hatten einfach nicht die Zeit. Mayday, Mayday, Mayday. Du schläfst bestimmt schon eine ganze Weile und ich dran wach, wie ich uns wieder heile. Ich lieg auf deiner Couch, die Hände in deinem Haar. Ich mach die Augen auf, du bist nicht da. Streich über dein Gesicht, leg dich bei dir im Bett. Ich suche deinen Blick bis so weit weg. Und dann küss ich dich wach. Wir sind uns wieder nah. Du küsst mich in dem Schlaf. Und alles ist wie es war. Du schläfst bestimmt nun schon seit vielen Stunden. Vielleicht habe ich dich nur im Traum erfunden. Ich warte auf dein Signal, dann gebe ich, was ich kann. Ich springe und wenn ich fall, wirst du mich fangen. Der Anfang ist vertan, auf halbem Weg verloren. Das haben wir zusammen heraufbeschworen. Und dann küsst du mich wach. Wir sind uns wieder nah. Ich küss dich in den Schlaf. Quasi eine Demo-Version des Liedes Schlaflied. Tamara Baness selbst produzierte Version von Schlaflied, die als Vorlage zur letztlich leider sehr viel poppigeren Version des Tracks auf ihrem Album Ecken und Kanten diente. Die Elektroversion, die wir eben gehört haben, wird dann noch richtig ausproduziert und ist auf ihrer neuen EP zu hören. Hier ist Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon weiterhin und die Musik hat immer noch Tamara Baness, die Singer-Songwriterin, die auch einen Ausflug in elektronische Klänge macht, zusammengestellt. Hier kommt die Akustikversion des Liedes Kriegstreiber. Heute möchte ich euch eine junge Künstlerin vorstellen, die auch aus München kommt. Sie hat eine wunderschöne CD bei uns aufgenommen, Ecken und Kanten, und ich freue mich, wenn ihr sie ganz herzlich begrüßt, Tamara Baness. Zu welchem Preis läuft das System stabil? Das Mittelmeer für dich ein Reiseziel. Auf wessen Kosten geht unsere Lebensart? Das Mittelmeer für mich nur mehr ein Massengrab. Kriegstreiber, Kriegstreiber, dir ist das egal. Sieht's keiner, machst es gleich nochmal. Kriegstreiber, Kriegstreiber, Frieden nennst du das? Schönredner, Todbringer, ich nenn's Menschenhass. Ist der Preis für unseren Lebensstil? Das Mittelmeer für dich ein guter Deal? Auf wessen Kosten geht unsere Lebensart? Das Mittelmeer für mich nur mehr ein Massengrab. Kriegstreiber, Kriegstreiber, dir ist das egal. Sieht's keiner, machst es gleich nochmal. Kriegstreiber, Kriegstreiber, Frieden nennst du das? Schönredner, Todbringer, ich nenn's Menschenhass. Was kostet uns die sogenannte Sicherheit? Verfassungsbruch und anderer Länder Leid. Auf wessen Kosten geht unsere Lebensart? Das Mittelmeer für mich nur mehr ein Massengrab. Kriegstreiber, Kriegstreiber, dir ist das egal. Sieht's keiner, machst es gleich nochmal. Kriegstreiber, Kriegstreiber, Frieden nennst du das? Schönredner, Todbringer, ich nenn's Menschenhass. Schulterzucken rettet keine Menschenleben. Wie kannst du nur so'n Scheiß auf andere Leben geben? Warum bist du so matt, so unverzeihlich satt, so taub und unberührbar gegenüber jedem? Und auch Lieder singen rettet keine Menschenleben. Deshalb will ich mehr als nur ein Stück zum Besten geben. Ja, hiermit ruf ich auf, empören wir uns und stehen auf und halten ihnen unserer Menschlichkeit entgegen. Kriegstreiber, Kriegstreiber, wag es nicht nochmal. Einer für alle und ein für allemal. Kriegstreiber, Kriegstreiber, wag es nicht nochmal. Einer für alle und ein für allemal. Tamara Banis. Weißt du noch, als wir zusammen wachsen durften, groß und stark? Nichts steht still, außer meinem Herz und dreht seine Kreise. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib. Was uns Tiefe brachte, unter Wasser aber bleibt der Atem still, Worte nur Luftblasen. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib. Nach Unendlichkeit zwischen Liebe und Verrat. Auf das Leben und die Menschlichkeit Sinn ist bar. Auf den Wegen, auf den Wegen in den Garten in. Bitte bleib bei mir, bei mir. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. Bitte bleib. Das ist Gänsehaut-Feeling. Die Unplugged Session Stillstand von Rosa Blut. Tamara Banes hat dazu geschrieben, ja, weitere hochmusikalische Freunde und Kollegen von ihr, Stillstand von Rosa Blut. Rosa Blut-Sänger Robert Salagian ist einer ihrer besten Freunde und hat den Song Du spielst, du verlierst auf ihrem Debütalbum Ecken und Kanten mit ihr gesungen. Willkommen zu Miljan Otto, hier kommt Krux. Ich glaube an die Worte, sie wollen mir an den Kragen. Ich glaube an die Stille, was hat sie mir zu sagen? Ich glaube an die Liebe, ich kann sie nicht verstehen. Ich glaub nicht an meinen Spiegel, denn ich hab grad reingesehen. Ich glaub an meine Hände, Dummheit kann man nicht erschlagen. Ich glaube an Bananen, ganz speziell an geraden Tagen. Ich glaub an meine Unschuld, wie hab ich die verloren? Ich glaub an mein Gelaber, es fliegt mir um die Ohren. Ich glaube fest daran, dass jeder glaubt und nicht bescheißt. Ich glaub an alles, dann gar nichts, auch wenn du es besser weißt. Ich glaube fest daran, dass jeder Glaube mich bescheißt. Ich glaub an alles und an gar nichts, auch wenn du es, auch wenn du es besser weißt. Gehirn, es denkt sich meinen Glauben aus. Ich glaube nicht ans Geld, darum gebe ich's einfach aus. Ich glaube an meine Freiheit, sie ist eine lange Reise. Ich glaube an keine Flagge, einzig an die Weiße. Ich glaube nicht an deinen Gott, der mich Gott sei Dank beschützt. Ich glaube an meinen Widerspruch, der deine These stützt. Ich glaube an die Faulheit, sie hat mich ausgelacht. Ich glaube nicht an die Ehe, aber an die Hochzeitsnacht. Ich glaube fest daran, dass jeder Glaube mich bescheißt. Ich glaub an alles und an gar nichts, auch wenn du es besser weißt. Ich glaube fest daran, dass jeder Glaube mich bescheißt. Ich glaub an alles und an gar nichts, auch wenn du es, auch wenn du es besser weißt. Ich glaube an die Mondfrau, die mir meine Nächte stiehlt. Ich glaub nicht an den Affen, der mich für einen Menschen hielt. Ich glaub an meine Freunde, die mich immer noch ertragen. Ich glaube an mein Herz, es liegt mir auf dem Magen. Ich glaube an die Ordnung und liebe die Chaoten. Ich glaube an die Kunst, das machen nur Idioten. Ich glaub nicht an meine Zukunft, wie sie früher einmal war. Ich glaub an diese Liste, sie ist erweiterbar. Ich glaube fest daran, dass jeder glaubt und nicht bescheißt. Ich glaub an alles und an gar nichts, auch wenn du es besser weißt. Ich glaube fest daran, dass jeder Glaube mich bescheißt. Ich glaub an alles und an gar nichts, auch wenn du es, auch wenn du es besser weißt. Miljan Otto mit Kucks vom Album Wahnwitz und Gelegenheit bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung von Tamara Barnes. Noch eine Frau, deren Attitüde und androgyner Style Tamara Barnes beflügelt und begeistert haben, ist Patti Smith. Schon als Jugendliche, bevor sie überhaupt etwas über die Künstlerin wusste, hat sich ihre mystisch tiefe, nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnende Stimme bei Dancing Barefoot in ihren Bann gezogen. Später dann wurde die Person Patti Smith eines ihrer großen Idole. Tamara Barnes als bekennendes Riot Girl, das sich der Frauen-Punk-Bewegung sehr verbunden fühlt, empfand Patti Smith als eine Vorreiterin und als Role Model auf ihrem eigenen musikalisch queer-feministischen Weg. Hier kommt Dancing Barefoot von Patti Smith. Yeah. Before I left the old country, Scotland that is, I fell in love with this girl. She was an older woman. She was 9. I was almost 9. First set eyes on you, first you beat me up, then you kissed me too. We'd throw stones into the sea, there were no others then, just you and me. Across the bridge and down the lane, I knew I loved you then, you said you did the same. Oh, Maggie, what have you done? I should have seen it coming. into your sad eyes. Oh, Maggie, come to me tonight. I will wait up for you, make sure you're all right. You taught me how to sink or swim. When I was scared that day, you just pushed me in. And when nobody was around, you let me kiss you then, and there the love I'd found. I said I'd never let you go. You just smiled at me, how was I to know? Oh, Maggie, what am I to do? How can I live with only memories of you? Oh, Maggie, tell me the truth. When your ship was sinking, did you think it through? You were the fountain of my youth, and when I fumbled, you showed me what to do. And when we were both 17, you left me standing there, you were never mean. And when I saw you out with him, you looked much older, and you looked very thin. I hadn't heard from you in years. Then your mama called, she couldn't speak for tears. She said you left me a note. Inside my pocket burns with these words you wrote. Hey darling boy, don't you cry for me. I am forever yours now that I am. We'll be together through stones into the sea. There'll be no others there, just you and me. I miss you. Maggie's gone. Maggie's gone. I think you came the other night. You stroked my brow, your eyes full of light. It may have only been a dream, but I will walk with you to places I never have been. Maggie. Es gibt so wunderbare Songs, die dürften an und für sich nie vergehen, die sollten 20 Minuten dauern. Wie dieser Song, Maggie, live von E-Town mit Colin High. Maiwals Corner ist hier und wir kommen jetzt zu Souls of Mischief. 93 Till Infinity ist der nächste Song, der auf der Liste von Tamara Banes steht. Yo, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A Plus, and my man Bo. You know he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna up you on how we just chill. Dial of seven digits, call up Bridget, her man's a midget. Plus she got friends, yo, I can dig it. Here's a 40 swigging, you know it's frigid. I got him chilling in the cooler, break out the ruler. So many females, so much inspiration. I get inspired by the blunts too. I'm front you.

trifft das Thema sehr gut. Wir kommen noch einmal zurück in der Liste von Tamara Barnes. Wir sind so jetzt bei den Stücken angelangt, die irgendwie kommentarlos auch auf der Liste stehen. Aber es gibt bei den hochmusikalischen Freunden und Kollegen von ihr noch einige, die wir ja schmerzlich vernachlässigt haben, wie beispielsweise Micart. Hier kommt Am I Wrong? Listen while I'm trying to talk to you. You keep playing that same old game, and use me as your stopgap. That's the way you treat me. After all that we've been through, you still deny me and my love for you. I know you've been hurt by so many before, but I'm guiltless, I never did you wrong. The only thing you can accuse me is I'm there for you anytime you need me. Whoa. Single thing you got everything one could think of, but you ain't give a shit whether it's me or someone else. Whoa. Oh, no, no, no. Mick Hart mit Am I Wrong vom gleichnamigen Album. Wir kommen zu Fez, Feeling Free. Fez aka Tobias Petz ist der Produzent der kommenden EP von Tamara Banes. Und wir hören Feeling Free aus der Single Whoop und Feeling Free aus dem Jahre 2016. Thank you. Feeling Free von Weeds. Und das war sie, die heutige Ausgabe von Maiwalds Corner. Und mir, Peter Maiwald, bleibt nichts weiter übrig, als mich wie immer von euch und von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden. Nicht ohne den Hinweis zu vergessen, hört bzw. hören Sie weiterhin gute Musik. Mein Dank geht natürlich auch an Tamara Barnes für die wahnsinnig tolle Musikliste, die sie zur Verfügung gestellt hat. Und der letzte Song, den sie ausgewählt hat, kommt von Moderat, der Siriusmo Remix, der Solomon Edit Eating Hooks. Danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Woche und bleibt bzw. bleiben Sie gesund. Tschüss. Play. sagt, gib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deine Mutter sagt, und deine